Der Orientzyklus. Hörspiel in 12 Teile. Nach der gleichnamigen Reiseerzählung von Karl May. Teil 11. In der Strafsache des Königreichs Sachsen gegen Karl Friedrich May wird die Verhandlung fortgesetzt. Am Sonntag, den 18. April 1869, fuhren sie nach Schwarzenberg zu ihrer geliebten Auguste Gräßle. 20. April 1869. Blieben dort bis zum 19. April und machten an diesem Tag bei einem Ausflug auf den Ottenstein die Bekanntschaft von zwei Amerikanern. Namens Burton. So bin ich ohne Abschied von euch fortgegangen. Sonntag schon bin ich nach Schwarzenberg gefahren und habe da auf dem Ottenstein eine recht glückliche Bekanntschaft gemacht. Ich traf nämlich zwei nordamerikanische Herren, Vater und Sohn, welche von einer Vergnügungs- und wohl auch Halb- und Halb-Geschäftsreise kamen und über Leipzig, Frankfurt, Amsterdam nach Hause wollten. In Prag hatten sie ihren Hofmeister zurückgelassen und machten mir den annehmbaren Vorschlag, an dessen Stelle zu treten, mit nach Pittsburgh zu gehen und dort die jüngeren Geschwister zu unterrichten, eventuell sie auf ihren Reisen zu begleiten. Ein guter Schriftsteller muss die Welt kennen, muss Erfahrungen gesammelt, muss seine Anschauung erweitert und berichtigt haben. Und da ich zudem kein Mensch bin, der an seinem bisschen Scholle klebt, so griff ich natürlich mit beiden Händen zu. Ihr werdet wohl mit meinem Bei der Eile, welche die beiden Herren haben, ist es natürlich nicht möglich, heute nach Hause zu kommen, wie ich euch versprochen. Überdies kann es gar nicht schaden, wenn ich auf einige Zeit Sachsen verlasse, in welchem meine Vergangenheit mir immerhin einigermaßen bedrohlich werden kann. Ich reise ab. Man wird meine Vergangenheit vergessen und verzeihen. Und als ein neuer Mensch mit einer besseren Zukunft komme ich wieder. Und nun lebt wohl, ihr bekommt meine Geschwister und erwartet recht bald einen neuen Geschäft von eurem dankbaren Aufsuchen. Dass sie nach Amerika auswandern wollten, daraus ist dann aber nichts geworden. Ich muss in Bremen wegen passpolizeilicher Vorschriften zurückbleiben und nach Sachsen zurückreisen. Sprechen Sie denn Englisch? Nein. Wie bitte? Lauter! Nein. Pfingsten 1869 traf sich May zum letzten Mal mit seiner Geliebten Auguste Gräßner. Am 27. Mai 1869 hielt er sich heimlich bei seiner Schwester in Ernsthal auf, im Hause seines Paten, des Hof- und Waffenschmiedes Christian Friedrich Weißburg. Zwei Wochen später erstattete Weißburg Anzeige. May solle einen Kinderwagen, wahrscheinlich als Transportgerät, eine Schirmlampe, zwei Geldtäschchen mit 2 Talern Inhalt, 2 bunte Sperrhaken, Dietriche, außerdem eine Brille mit Futteral aus dem unverschlossen gewesenen Raum der Weißburgschen Wohnung in der Absicht der Aneignung an sich und mit fortgenommen haben. Hier steht, sie hielten sich zu dieser Zeit in 2 Höhlen, etwa 2 Kilometer von der nördlichen Peripherie Hohensteins entfernt, im Wald am Kiefernberg gelegen auf. Diese Eisenhöhlen, eigentlich Stollen, hatten 1771 eine Räuberbande unter einem gewissen Christian Friedrich Harnisch aus Hohenstein als Unterschlupf gegeben. Deshalb waren sie zu Recht im Volksmund als Räuberhöhlen verschrieben. So dann eine augenblickliche Entfernung des Schankmädchens benutzen, 5 Stück, einen Satz Billardbälle, welche auf dem Billard gelegen haben. Nach späteren polizeilichen Ermittlungen floh May auf direktem Weg zu Fuß 14 Kilometer nach Chemnitz und verkaufte die Billardbälle über einen Dienstmann an einen Drechsler für 5 Taler. Der eigentliche Wert der Billardkugeln waren 20 Taler. Stahl mir ein Unbekannter aus dem unverschlossenen Stall. Ein Pferd samt Trense, Reitpeitsche und Halsring. In Höckendorf, 4 Kilometer von Remse entfernt, interessierte sich der Pferdeschlechter Vogt, das Pferd für 15 Taler zu kaufen. Der Kauf wurde aber nicht getätigt. May musste vorher flüchten. Mir liegt hier ein Schriftstück vor, das Sie sich selbst ausgefertigt haben. Akta betreffend in Sache der Erbschaft des Partikuliers ohne Namen am 24. Mai 1869 in Dresden vom Vereinigten Deutsch-Amerikanischen Konsulat ausgestellt und vom amerikanischen Generalkonsul G.D. Burton sowie vom sächsischen Generalkonsul Heinrich von Sübel unterzeichnet. Inhaltlich jener Vollmacht war ein gewisser Dr. Schaffrath, Advokat aus Dresden, ermächtigt, nach den unbekannten sächsischen Erben eines in Cincinnati verstorbenen Partikuliers zu recherchieren. Sei mir eine Erbschaft von einem Verwandten in Amerika zugefallen. Ich und meine Söhne schenkten dieser frohen Botschaft ohne weiteres vollen Glauben. Und wir begaben uns ohne Verzug, Selbander, auf den Weg nach Glaubau. Henriette geborene Sonntag eröffnete er zu unserer beider Schrecken, dass in dem Hause Falschmünzerei getrieben werde. Und was haben Sie da erbeutet? 28 Taler. Heute Morgen, früh um 3 Uhr, der flüchtige Dieb Karl Friedrich May schlafend vom Gastwirt Engelhardt in seinem Kegelschub entdeckt und mit meiner Hilfe nach kurzem Kampfe überwältigt. Am Hohenstein geschafft. May wurde von allen sofort erkannt, leugnete aber alles ab. Anschließend wurde May mit einer eisernen Breze gefesselt, unter Bewachung durch einen Diener des Bezirksgerichts mit Weider nach Bronsdorf transportiert. Auf dem Weg zwischen St. Ägidien und Bronsdorf in der Nähe des Ortes Kuhschnappel entfloh May seinem Bewacher und verschwand in den heimatlichen Wäldern. Es gibt Augenblicke im Leben, da handeln viele nach einem geheimnisvollen Instinkt, welcher ihnen das Richtige eingibt, obwohl ihre Denkkraft vollständig versagt. Blitzschnell tun sie das Richtige und wissen später gar nicht zu sagen, warum sie just so und nicht anders gehandelt haben. Es ist geradezu wunderbar, mit welchen Kräften der allgütige Schöpfer den Geist des Menschen ausgestattet hat. Im Traum zum Beispiel fassen auf 3 Minuten die Ereignisse von 3 Tagen und noch viel längerer Zeit zusammen. Freilich hat man am nächsten Morgen dieses alles ganz gründlich vergessen. Nun war es freilich kein Traum gewesen, dass unsere Feinde uns nächtens im Turme des Murat Abulam ermorden wollten. Und es war ebenfalls kein Traum, dass es uns gelungen war, sie oben im Turmzimmer so einzuschließen, dass sie uns nicht mehr gefährlich werden konnten. Effendi! Aber als ich am Morgen aus tiefem Schlafe Effendi, erwachte, wurde ich mit einer für uns traurigen Nachricht geweckt. Sie sind fort. Manoch el-Bashra, Barut el-Amassad, der Mübarek und die beiden Al-Ajibri. Was tun wir jetzt, Sidi? Holt meinen Räderstuhl. Wir gehen ins Haus zu Murat Abulam. Nehmt eure Waffen mit. Omar schob mich in meinem rollenden Stuhl über die durchnässten Wege, was eine nicht geringe Anstrengung für ihn bedeutete. Was wollt ihr? Wir erreichten das Haus und betraten den Flur desselben, wo wir auf Humun, den niederträchtigen Diener Habulams, trafen. Das geht nicht. Kaum waren die ersten Worte aus seinem Munde, so knallte Halefs Nilpferd Kobatsche schon auf den Rücken des feindseligen Menschen nieder. Und zwar mit solcher Gewalt, dass der Getroffene sich sofort zu Boden krümmte. Ich sage dir, dass das ganze Reich des Sultans und alle Länder der Erde meinem Emir zu gehorchen haben, wenn ich mich bei ihm befinde. Ich, ein brüllender Löwe, bin gegen dich, du niesender Regenwurm. Willst du nun das alte Scheusal aus dem Bett holen? Heute ist ein großer Feiertag, Halef, welcher Festtag der Prügel genannt wird. Und wir werden ihn in größter Andacht begehen. Sidi, du hast jetzt ein großes, herrliches Wort gesprochen. Endlich willst du einmal zeigen, dass du die Zierde des männlichen Geschlechtes und die Krone der Helden bist. Die Vergeltung öffnet ihren Rachen und die Gerechtigkeit wetzt ihre Krallen. Denn hier steht der Richter mit der Peitsche der Rache in der Hand. Der Held des Tages der Prügel. Hatschi Halef Omar ben Hatschi Abul Abbas ibn Hatschi Daud al-Ghosfar. Habulam war nicht allein, sondern Humun und der Schneider Suef, welcher sich uns gegenüber Afrit genannt hatte, befanden sich bei ihm. Halef erhob die Peitsche und Murat Habulam erhielt einen solchen Hieb, dass er sofort seinen Platz mit einem Sprung verließ, welcher einem Zirkusclown alle Ehre gemacht hätte. Hütet die Türe, dass keiner dieser fremden Angeklagten entfliehen kann, und schafft augenblicklich die Prügelmaschine herbei. Man muss sich unter diesem Apparate eine lange, schmale, ursprünglich vierbeinige Holzbank denken, aus welcher an dem einen Ende die 2 Beine entfernt worden sind. Diese Bank wird verkehrt auf die Erde gelegt, sodass die Beine in die Höhe stehen. Der Delinquent muss sich mit dem Rücken auf das Sitzbrett legen, sodass seine Beine an den Beinen der Bank nach aufwärts gerichtet sind. So wird er festgeschnallt und empfängt nun die ihm verordneten Hiebe auf die nackten, waagrecht liegenden Fußsohlen. Oft schon beim ersten Streich springt die Sohle auf. Ein geübter Kawas schlägt quer über die schmale Fläche der Sohle. Er fängt bei der Ferse an und hört bei den Zehen auf, sodass ein Hieb hart neben dem anderen zu sitzen kommt. Der erste Schlag fällt auf den rechten, der zweite auf den linken Fuß und so fort. Sind beide Sohlen von den Fersen bis zu den Zehen aufgesprungen, ohne dass die Exekution zu Ende ist, so werden die übrigen Streiche in der Weise verabreicht, dass sie sich mit den vorigen rechtwinklig kreuzen. Das nennt der Türke in höchst behaglicher Weise Satranj Tahtasene Vurmak, Schachbrettschlag. Dein Name ist Karaben Nemsi. Du bist der Herr und Gebieter dieses Hatschi Halef Omar, welcher neben dir steht und der es gewagt hat, mich und meinen Diener Humun zu schlagen. Ja. Ich bin der Herr und Gebieter hier und jeder Hieb, den ich erhalte, gilt für 30. Das macht mit den 20, die mein Diener Humun erlitten hat, 50, welche dein Diener Halef jetzt auf die Fußsohlen empfangen wird. Tritt heran und zieh deine Schuhe aus. Beyaz, der Knecht, machte sich mit den Strecken zu schaffen, mit denen Halef angebunden werden sollte. Halef zog seine Pistolen aus dem Gürtel, hielt sie ihm entgegen und knackte mit den Daumen die beiden Hähne auf. Na? Nur einer zeigte jetzt, dass er Mut habe. Das war Suef, der Schneider. Er zog eine Pistole aus der Tasche. Bilas, tu deine Pflicht! Sobald er seine Pistole erhebt, schieße ich ihm eine Kugel in den Kopf! Du, Schneider, willst schießen? Schweig! Wenn ihr wüsstet, wer und was ich bin, so würdet ihr zittern vor Angst! Zwölf streckte den Arm aus, um den Hatschi an der Brust zu fassen. Dieser aber holte blitzschnell aus und gab ihm eine so gewaltige Ohrfeige, dass dem Getroffenen die Pistole entfiel und er selbst in einem weiten Bogen zur Erde flog. Wie kannst du es wagen, diesen Mann zu schlagen? Das wirst du büßen, Hund! Ich werde dich zu Tode schlagen lassen. Packt ihn, ihr Knechte, und bindet ihn auf das Brett. Nimm die Peitsche und schaffe Ruhe. Kaum hatte ich diese Worte gesagt, da sauste die Peitsche des Kleinen auch schon auf Habulams Rücken nieder. Der Alte war sofort still. Setze dich nieder. Aber ich... Schweig! Sonst bekommst du abermals die Peitsche. Jetzt bin ich es, der zu sprechen hat. Meinst du etwa, dass wir dich hier aufgesucht haben, um uns die Fußsohlen wundschlagen zu lassen? Denkst du, dass wir Leute sind, über welche du zu Gericht sitzen kannst? Wir werden nun euch euer Urteil verkünden und es auch vollziehen. Das fällt ja ein. Willst du... Omar, schnallt den Zwölf dort auf die Bank. Merci. Kaum aber waren meine Worte gesprochen, so schnellte er empor, war mit zwei Sätzen bei Habulam, riss diesen mit beiden Händen die Pistole aus dem Gürtel und drehte sich nach mir um. Mich anschnallen? Das ist das letzte Wort, welches du gesprochen hast. Kaum fand ich Zeit, mich mit allen mir zu Gebote stehenden Kräften zur Seite zu werfen, sodass ich samt dem Stuhl um und zu Boden stürzte. Ich war nicht getroffen worden. Wie ich es mit meinem im Gipsverband steckenden Fuß fertiggebracht habe, das weiß ich heute noch nicht. Doch ich hatte kaum den Boden berührt. So schnellte ich mich in die Höhe und auf den Mörder zu, nicht mit einem Sprung, nein, ich schlug einen Salto Mortale, ein Rad über meine beiden Hände hinweg. Just da, wo der Wicht stand, fasste ich nach weitem Schwung wieder Boden, packte den Verbrecher mit beiden Händen und riss ihn mit mir nieder. Bosco, Omar, auf die Bank mit ihm, damit er kein Glied rühren kann. Wie viele Hiebe? 30. Humun ist der Verbündete des Schneiders. Er mag ihm die 30 Hiebe als Zeichen seiner Achtung und Bruderliebe geben. Das tue ich. Wenn du sie ihm nicht gibst, so bekommst du sie selbst. Humun erkannte, dass er nicht auszuweichen vermöge. Er trat an die Bank und nahm einen der Stöcke auf. Aber ich sage dir, bei einem jeden Hieb, der mir zu schwach erscheint, bekommst du selbst die Peitsche. Omar mag zählen und kommandieren. Eins. Zwei. Drei. Zwölf biss die Zähne zusammen und gab keinen Laut von sich, das Knirschen seines Gebisses abgesetzt. Sobald Humun den ersten blutigen Striemen sah, schien er gar nicht mehr daran zu denken, dass er hatte Rücksicht üben wollen. Er schlug so kräftig zu, dass ich ihm fast Einhalt getan hätte. Es gibt eben Menschen, denen beim Anblick des Blutes erst die Blutgierde kommt. Wilde scheinen sogar berauscht davon zu werden. Ich hatte gleich beim ersten Schlag die Augen geschlossen. Es ist nichts weniger als ein Vergnügen, einer solchen Exekution beizuwohnen. Aber ich bildete mir einmal ein, es der Gerechtigkeit, der Rücksicht auf uns und unsere Nebenmenschen schuldig zu sein, hier keine Gnade walten zu lassen. Wer kommt nun an die Reihe? Humun. 20 Schlägen. Von wem das überlasse ich dir zu bestimmen. Murat, Habulam. Während Habulam noch schlug, brachte eine Dienstmagd die Flasche Raki. Zwölf tat einige Züge und dann wurde ihm die scharfe Flüssigkeit in die Wunden gegossen. Dieser Mensch musste Nerven von Eisendraht besitzen. Oder hatte er die Bastonade bereits früher so oft erhalten, dass seine Natur an den Genuss derselben gewöhnt war? Und wer kommt nun? Murat Habulam. Dazu hat kein Mensch ein Recht. Ich bin es, der dieses Recht hat. Ich weiß alles. Hast du nicht dein Haus dazu geöffnet, dass wir in demselben von deinem Bruder Manach el-Barsha, dem Barut el-Amassad, dem Mübarek, deinem Diener Humun, den Alatschi-Brüdern und diesem Zwölf dort ermordet werden sollten? Das ist eine große Lüge. Es ist genauso, wie du sagst. Wir haben dich töten wollen. Es ist uns nicht gelungen. Aber bei Allah, du wirst nicht weit kommen. So werden eure Leichen von den Krähen gefressen. Er redet irre. Der Schmerz der Bastonade hat ihm den Verstand genommen. Es ist alles so, wie der Giaur sagt. Oh, Allah, welche Lüge, Herr. Ich schwöre beim Propheten und bei allen frommen Kalifen, dass ich vollständig unschuldig bin. Humun hatte sich auf seine wunden Füße erhoben, kam herbeigewankt und spuckte seinem Herrn in das Gesicht. Feigheit bringt dich in die Gehenna. Ich habe einem Herrn gedient, den Allah versenken wird in die Tiefe der Verdammnis. Allah, ich habe gefehlt, aber ich mache den Fehler wieder gut. Ich gestehe ein, dass ihr habt ermordet werden sollen. Effendi, wie viele Streiche soll er empfangen? 100. 100? Zur Bastonade mit ihm! Osko und Omar drückten ihn auf die Bank. Ich will die Streiche bezahlen. Ich gebe euch gern für jeden Hieb einen ganzen Piaster. Gewiss war die Situation, ja die ganze Prügelei, kein ästhetischer Vorgang. Und ich gestehe auch, dass ich ihr nicht etwa mit Erbauung beiwohnte. Wir befanden uns nicht in einem zivilisierten Lande. Wir hatten es mit Menschen zu tun, welche die beklagenswerten Zustände Halbasiens gewohnt waren. Vor allen Dingen ist zu bedenken, dass diese Leute Mitglieder einer weit verbreiteten und höchst gefährlichen Verbrecherbande waren, deren Vorhandensein nur auf der Verdorbenheit der dortigen Zustände fußte. Und ihr könnt davon dann in Freuden leben. Du irrst. Wenn wir überhaupt die Gnade walten lassen, dir die Strafe gegen die Summe zu erlassen, so sind die 1000 Piaster für die Armen bestimmt. Er wurde nun losgebunden und in Begleitung Halefs und Oskos in seine Wohnung geschickt, um das Geld zu holen. Als sie zurückkehrten, trat Halef mit einem Beutel auf mich zu. Hier sind die 1000 Piaster, Sidi. Ich habe sie genau nachgezählt. Soll ich die Pferde holen? Ja, tue das. Es war mir ein dringliches Bedürfnis, diesen Ort und diese Menschen schnellstens zu verlassen. Omar schob mich hinaus. Draußen standen die Pferde und wir stiegen auf. Der Schmutz der Straße war so dick, dass wir nur langsam reiten konnten. Wo es irgendein Wässerlein gab, da war es über die Ufer getreten. Glücklicherweise lachte über uns ein freundlicher Himmel. Nachdem wir ungefähr 4 Stunden unterwegs waren, kamen wir durch einen sehr lichten Wald. Ich sah, dass 5 Reiter hier geritten seien. Also waren es höchstwahrscheinlich die von uns Gesuchten gewesen. Nun ritten wir auf dieser Fährte fort. Nach einiger Zeit ging der Wald zu Ende und wir kamen wieder auf freies Land. Vor uns lag ein Haus, ein Bauernhof. Ihr Solche! Wenn ihr nicht aufhört zu lärmen, so schieße ich! Nur langsam, langsam! Wir sind keine Strolche, wir kommen in keiner unfreundlichen Absicht. Das sagten die anderen auch! Wir verfolgen die Leute, welche bei dir waren, um sie zu züchtigen. Als die vor Alter krummgebogene Frau mit Hilfe eines Krückstocks zu uns heraustrat, sah ich, dass dieses ängstlich dreinschauende Mütterchen allerdings nicht geeignet war, Leuten wie den beiden Alachi zu imponieren. Ich sah einen Rosenkranz an ihrem Gürtel hängen. Gelobt sei Jesus Christus, mein Mütterchen. Herr, du bist ein Christ? Oh, die sind zuweilen die Schlimmsten. Lebst du alleine hier? Nein. Der Bauer ist gestern in die Stadt gegangen. Ich würde gerne wissen, was diese 6 Reiter bei euch getan haben. Es waren erst nur 5. Der 6. kam später nach. Es war einem von ihnen unwohl geworden. Er hatte einen verwundeten Arm und litt große Schmerzen. Wovon redeten sie? Sie redeten von einem Kara Benemsi, welcher mit seinen Begleitern sterben muss. Dieser Mann bin ich. Doch fahre fort. Und sie sprachen von einem Köhler, dessen Name Scharka ist. Und von dem Schut redeten sie, den sie in Karanir waren? Ja, so sagten sie. Sie erzählten auch davon, dass in diesem Karanirvan-Khan ein Kaufmann gefangen sitzt, von welchem sie Lösegeld haben wollen. Seinen Namen habe ich mir gemerkt. Galangre. Sie wollen ihn auspressen, bis er gar nichts mehr besitzt. Und dann soll er ermordet werden. Wie ist dieser Kaufmann nach Karanirvan-Khan gekommen? Der Hamd al-Amasad hat ihn hingelockt. Dann kam der 6. Reiter. Er ist ein Flickschneider. Dieser Flickschneider erzählte von der Bastonnade, welche er bekommen habe. Er konnte nur sehr schwer gehen und hatte keine Schuhe an, sondern seine Füße waren mit Lappen umbunden, welche mit Talg eingerieben waren. Ich musste ihm neue Lappen schaffen und da ich keinen Talg hatte, stachen sie unsere Ziege tot, um Talg zu bekommen. Ist dies nicht eine schändliche Grausamkeit? Allerdings. Wie viel war diese Ziege wert? Gewiss 50 Piaster. Dieser, mein Begleiter, Haji Halef Omar, wird dir 50 Piaster schenken. Kennst du einen Mann, der Karanirvan heißt? Nein. Aber einen Perser kennst du, welcher das Geschäft des Pferdehandels treibt? Ja, der heißt aber im Mund des Volkes Kara Achemi. Weißt du vielleicht, ob er mit dem Köhler Scharka verkehrt? Ich weiß nur, dass er in einer Höhle wohnt, welche jenseits von Glugovic im tiefen Walde liegt. Haben Sie sonst noch etwas gesagt? Dass Sie dir am Shaitan Kajaji auflauern wollen. Der Teufelsfelsen, was ist das? Eine Felsspalte, durch die ihr reiten müsst. Wenn sie euer dort nicht habhaft werden, dann soll der Köhler euch in die berühmte Chevahiri Magara locken. Die Juwelenhöhle. Für euch soll es eine Falle sein. Neben der Höhle befindet sich eine alte, hohle Eiche. Darin haben sie eine Strickleiter. Und mit der können sie hinein und heraus aus der Höhle. Wie kommt es, dass sie dir das alles erzählt haben? Sie haben es mir nicht erzählt. Ich habe mich, um mich vor ihnen zu schützen, noch ein bisschen krummer gemacht und so getan, als ob ich schwerhörig bin. Ah. Alles das Was ich dir berichtet habe, haben sie dem Schneider erzählt, der gar nicht genug davon hören konnte. Er muss dich sehr hassen. Ich danke dir. Wir verabschiedeten uns. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Zunächst kamen wir weiter durch offenes Land, wo nur hier und da ein einzelner Baum zu sehen war. Dann senkte sich die Höhe. Es gab Weideland und Felder. Wir übernachteten in einem Konak. Hier entfernte ich den Gipsverband von meinem Fuße. Zu früh vielleicht, aber ich hatte die Sorge, dass er mich in dem, was auf mich zukommen würde, doch sehr behindern könnte. Am nächsten Morgen ritten wir weiter, immer in Richtung Glogovic. Als wir Glogovic vor uns liegen sahen, hielt Halef sein Pferd an und überflog mit finsterem Blick die ärmlichen Hütten, in welche ein deutscher Bauer wohl schwerlich seine Kühe stecken würde. Auf einer Anhöhe stand eine kleine Kapelle. Ein Zeichen, dass ein Teil der Einwohnerschaft oder auch die ganze Bevölkerung sich zum Christentum bekenne. Bald befanden wir uns mitten zwischen himmelanstrebenden Bergen. Jetzt mussten wir uns durch Schluchten winden, welche fast unzugänglich waren. Schwere Felstrümmer legten sich uns in den Weg. Nach einiger Zeit traten die steilen, mit dunklem Nadelwald bewachsenen Höhen weiter zurück, sodass sie eine fast kreisflächenähnliche Lichtung einschlossen, auf welcher wir ein Haus sahen, an das sich zwei Schuppen- oder stallähnliche Gebäude lehnten. Dort sahen wir eine Person stehen, deren Kleidung darauf schließen ließ, dass es sich um eine weibliche Person handelt. Sie tat, als hätte sie uns noch nicht gesehen und schritt langsam und gesenkten Kopfes dem Hause zu. Der Ausdruck Haus war eigentlich hier eine großartige Schmeichelei. Die Mauern bestanden aus Steinen, die ohne bindenden Mörtel übereinander gelegt und deren Zwischenräume mit Erde und Moos verstopft waren. Was wollen wir? Es gibt ein Märchen von einer alten Zauberin, welche, tief im Walde lebend, einen jeden, der sich zu ihr verirrt, in den Backofen steckt, um ihn zu braten und dann zu verspeisen. An diese Hexe musste ich unwillkürlich denken, als ich jetzt die Frau erblickte. Sie war erschrecklich lang und ebenso erschrecklich dürr. Ihr Gesicht war auch sehr in die Länge gezogen. Es war überhaupt alles an ihr lang. Die scharfe, sichelförmig gebogene Nase, das spitze, von unten nach oben strebende Kinn, der breite, lippen- und zahnlose Mund, das alles wirkte so abstoßend wie möglich. Wer seid ihr? Warum haltet ihr an? Verrätst du mir deinen Namen, du Blume unter den Frauen? Was interessiert dich das? Ich heiße Buska. Buska ist serbisch und heißt Gans. Reitet weiter. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich nehme keine Fremden bei mir auf. Speise und Trank verlangen wir nicht von dir. Und einen Platz zum Schlafen werden wir uns selbst suchen. Hast du keinen Platz im Hause, so schlafen wir im Freien. Etwas aus diesen krallenähnlichen, von Schmutz starrenden Fingern zu essen, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Und da drinnen schlafen? Um keinen Preis. Die Stube sah ganz so aus, als ob sie sich jener springenden, wibbelnden und kribbelnden, stechenden, nagenden und beißenden Einquartierung erfreue, welche selbst im vornehmsten Hause des Orients immer vorhanden ist. Hier aber in dieser Bude hüpften, krochen, zappelten und marschierten jene blutdürstigen Myrmidonen, jedenfalls in unzählbaren Scharen und Schwadronen umher. Die Beschreibung einer Reise durch den duftumflossenen, sagenumwobenen, sonnigen Orient mag wohl angenehm zu lesen sein. Aber diese Reise selbst zu machen, das ist etwas ganz anderes. Der Orient hat alles, ja alles, nur darf man ja nicht Ästhetiker sein. Mir ist gut bezahlt, da habe ich ein Bett für dich. Deine Gefährten aber können neben dir auf ihren Decken schlafen und ein Stück Fleisch brate ich gerade auf dem Herd. Das ist das Bett und hier ist der Herd, auf welchem ich euch das Fleisch braten werde. Was für Fleisch meinst du? Pferdefleisch. Woher habt ihr das? Von unserem eigenen Pferd. Es ist uns zerrissen worden. Mein Mann sagt, das ist ein Bär gewesen, dein Geschäft. Wann hat er das Pferd getötet? In letzter Nacht. Wo befindet sich das übrig gebliebene Fleisch? Draußen, im Schuppen. Zeig es mir. Herr, das darf ich nicht. Mein Mann hat mir verboten, fremde Leute da hineinzulassen. Wo ist dein Mann denn jetzt? Er wollte nach den Bären suchen. Wann kommt er zurück? Gut weit. Sind etwa heute Fremde hier bei euch gewesen? Nein. Warum fragst du nach ihnen? Ja, weil dein Mann dir verboten hat, Fremde in den Schuppen zu lassen. Es war niemand da. Kein Mensch. Heute nicht und gestern nicht. Wir leben so einsam hier, dass nur selten einmal jemand zu uns kommt. Wer hat da geschrien? Ich habe nichts gehört. Ist wirklich niemand bei dir? Ich bin ganz allein. Ha, wohin willst du gehen? In den Schuppen. Das darfst du nicht. Ha, ich will doch sehen, wer da geschrien hat. Ich regelte den Schuppen auf. Es war fast dunkel im Innern. Ist da jemand? Das ist ja der alte Mübarek. Allerdings. Er ist es. Entweder sind auch die anderen in der Nähe, um uns einen Hinterhalt zu legen, oder sie haben ihren Weg zum Köhler fortgesetzt und waren gezwungen, ihn hier zurückzulassen. Er hat das Fieber. Er hat das aber etwa. Die Cholera? Geh da nicht hinein. Er steckt dich sonst an und dann bist du verloren. Glaube ich nicht. Wer ist er denn? Ein Bruder von mir. Was? Du lügst! Hast du eine Lampe? Nein. Höre, jetzt holst du eine Lampe und wenn du binnen einer Minute nicht zurück bist, bekommst du Hiebe, dass dir das schmutzige Fell zerspringt. Die Frau brachte eine Laterne. Ich nahm sie in die linke und den gespannten Revolver in die rechte. Vor uns, besinnungslos in der Ecke, lag der Mübarek. Und der Pferdekadaver lag in dem anderen Winkel. Von letzterem stieg ein Heer von ekelhaften Fliegen auf, als wir uns näherten. Bist du denn toll? Dort befindet sich einer, welcher das Wundfieber hat. Und dabei liegt eine Pferdeleiche, von welcher 1000 Insekten zehren. Und von diesem Fleisch sollten wir essen? Weißt du denn nicht, wie gefährlich das ist? Was soll das sein? Das Leben kann es kosten. Was geht denn hier vor? Wer wagt es, ohne meine Erlaubnis hier einzudringen? Ich trat dem Frager mit der Laterne näher. Die Frau eilte auf ihn zu und begann leise mit ihm zu flüstern. Herr, meine Frau erzählt mir, dass sie bedroht hat. Das darf ich nicht tun. Das ist erlogen. Schafft ihn in die Stube. Ich werde seine Wunde untersuchen. Der Mann und seine Frau hoben den Mübarek vom Boden auf und trugen ihn an uns vorüber. Der Verwundete war ohne Besinnung, schien aber die ihm verursachten Schmerzen zu fühlen, denn er schrie jämmerlich. Er bot einen schrecklichen Anblick. Seine verzerrten Züge, seine blutunterlaufenden Augen und der von ihm ausströmende üble Geruch wirkten so abstoßend, dass es mir große Überwindung kostete, um seine Wunde zu untersuchen. Als ich den Verband entfernen wollte und infolgedessen seinen Arm berührte, brüllte er vor Schmerzen wie ein wildes Tier und bäumte sich gegen mich auf. Da sah ich denn sofort, dass Rettung gar nicht möglich sei. Selbst eine Amputation des verletzten Gliedes wäre hier zu spät gekommen. Gib ihm Wasser. Hier konnte man nichts tun, als ihm Wasser geben, nach welchem er schrie. Sandy, wäre es nicht besser, wir töteten ihn? Es wäre die größte Wohltat, welche wir ihm erweisen können. Wir haben kein Recht dazu. Noch hat er kein Wort der Reue gesprochen. Kommt. Wir begaben uns wieder in den Schuppen. Mein Plan war es, das tote Pferd als Köder für den Bären auszulegen. Das Gerippe des Pferdes hielt noch zusammen und wir konnten es gleich im Ganzen tragen. Halef und der Kohlenmann fassten vorn an, ich trug hinten und dann marschierten wir ab. Vorsicht, der Stein! In der Nähe des Platzes angekommen, gebot ich, die Last niederzulegen. An dem schweren Gerippe hing wohl noch ein voller Zentner Fleisch. Das Fell hatte der Wirt schon abgezogen. Dann zündeten wir in der Nähe ein großes Feuer an. Osko und Omar sollten im Schuppen bei unseren Pferden verharren. Aus dem Hause erschallte das immerwährende Ächzen und Wimmern des Mübarek, untermischt mit einzelnen schrillen Angstschreien. Es klang, als ob ein Mensch auf der Folter läge. Ich geh noch mal ins Haus. Ich wollte doch noch einmal nach ihm sehen, aber gerade als ich mich erhob, ließ der Kranke ein so entsetzliches Gebrüll hören, dass es mich eiskalt überlief, und da erschien er auch bereits unter der Türe. Er stürzte auf uns zu. Er warf den unverletzten Arm in die Luft und fiel dann schwer zu Boden. Ich ging zu ihm hin und leuchtete ihm mit einem Span in das Gesicht. Mübarek, denke an deinen Zustand. Bevor die Sonne sich erhebt, stehst du vor dem ewigen Richter. Kannst du deine Sünden zählen? Gehe in dich und bitte Allah um Gnade und Barmherzigkeit. Ich kniete ganz nahe bei ihm. Er tat einen schnellen Griff und riss mir das Messer aus dem Gürtel. Ebenso schnell stieß er zu. Er hätte mich in die Brust getroffen, wenn ich den Stoß nicht mit dem Gewehrkolben pariert hätte. Im nächsten Augenblick hatte ich ihm das Messer wieder entrissen. Mark, du bist wirklich ein entsetzlicher Mensch. Noch im letzten Augenblick willst du deine Seele mit deiner Bluttat mehr belasten. Wie kannst du nur... Warum habe ich das Fieber? Sein Bewusstsein schwand und das Fieber überwältigte ihn abermals. Der Geruch, der von ihm ausging, war unerträglich. Wir brachten ihn in das Haus zurück. Dann ging ich zurück zu dem Platz, an dem wir das tote Pferd niedergelegt hatten. Wir saßen nun da und warteten auf den Bären. Es war kein anderer Laut zu vernehmen als das leise Rauschen der Winde in den Kronen der Bäume. Er kommt gar nicht. Wir haben uns vergebens gefreut. Ich werde wohl niemals... Sieh die, da fiel ein Stein herab. Jedenfalls werde ich ihn riechen, bevor ich ihn sehe. Ist das möglich? Ja, allerdings. Für den Geübten ja. Bildet die Raben einen eigenen scharfen Geruch an sich. Beim Bären ist derselbe freilich lange nicht so stark wie beim Löwen, Tiger und Panther. Aber bemerken werde ich ihn doch. Hoi. Halt. Warte, Halef. Keine Voreiligkeit. Du sollst unbedingt erst nach mir schießen. Verstanden? Wenn du nicht gehorchst, wirst du mich ernstlich zornig machen. Du bist imstande, mir das Tier zu vertreiben. Ist er das? Ist er das? Ja, das ist er. So scheiße! Scheiße doch endlich! Geduld! Petz war wirklich ein Feinschmecker. Jetzt trat eine Pause ein. Dann richtete er sich empor. Der Indianer sagt, wenn der Bär sich während einer solchen Zwischenpause aufrichtet, er horcht in den Magen hinab. Der Augenblick dieses Horchens ist der geeignetste zum Schuss. Ich legte an. Schieß doch, schieß! Was fällt dir ein? Der Hatschi hatte seine Ungeduld nicht mehr zu zügeln vermocht. Er hatte so schnell, dass ich es nicht hindern konnte, angelegt und den Schuss abgegeben. Den zweiten schickte er sofort nach, aber nur unsinnigerweise, denn die soeben noch aufgerichtete Gestalt des Tieres war nicht mehr zu sehen. Er ist tot! Er ist tot! Ich langte empor, packte ihn beim Gürtel und riss ihn nieder. Willst du du Schwein, Unglücksrabe. Du hast den Bär verscheucht. Verscheucht? Erlegt habe ich ihn. Besitzer eines unglückseligen Schafgehirns. Bleibe hier oben und lade schnell deine beiden Gewehrläufe wieder. Ich will sehen, ob ich die Beute noch für uns retten kann. Bei diesen Worten sprang ich, ohne auf meinen noch nicht ganz festen Fuß zu achten, vor dem Stein herab. Es war nichts zu hören und nichts zu sehen. Nur so viel nahm ich wahr, dass der Bär sich nicht mehr bei dem Kadaver befand. Da plötzlich erklang ein Schrei vom Hause herüber. Noch einer. Und noch einer. Der Bär ist da drüben beim Schuppen! Doch da spürte ich einen Stich im Fußgelenk. Der Sprung vom Felsen herab schien meinen Fuß angegriffen zu haben. War das der Mübarek oder war es Halef, welcher jetzt das Haus erreicht haben musste? Sollte der unvorsichtige Hatschi dem Bären gerade in die Pranken gelaufen sein? Mich erfasste eine Angst um den Kleinen, welche mir den Schweiß aus allen Poren trieb. Da gab es keine Rücksicht mehr auf meinen Fuß. Ich rannte weiter, so schnell ich es vermochte. Unglücklicherweise lag ein Stein in meinem Weg. Ich konnte ihn nicht sehen, stürzte über ihn hinweg und schlug, solange ich war, auf den Boden nieder. Meine Büchse wurde mir aus der Hand geprellt und flog. Wohin, das sah ich nicht. Rasch raffte ich mich auf und blickte ringsumher. Die Büchse war nicht zu sehen. Ich wähnte den Hatschi in Gefahr und da durfte ich keinen Augenblick verlieren. Für ihn hätte ich mich auf mehr als einen Bären geworfen. Darum eilte ich weiter und zog das Messer aus dem Gürtel. Es war mein alter, treuer Bowie-Knife mit langer, krumm gebogener Klinge, welcher mich so viele Jahre treu begleitet hatte. Wo ist der Bär? Wo? Draußen! Er ist draußen! War Halef da! Ja, aber er ist wieder dem Bären. Auf welcher Seite ist Halef? Nach rechts! Nach dem Bleib drin und pass auf! Das Tier könnte wiederkommen! Ich rannte in der angegebenen Richtung weiter. Die Haustüre war offen, es stand jemand unter derselben. Das sah ich an dem Schatten, welchen die Gestalt nach außen warf, weil drinnen Späne brannten. Ein menschlicher Körper lag vor der Tür. Ich war nur noch 10 Schritte vor der Türe und erkannte den, welcher unter ihr stand. Es war Halef. Er hatte sein Gewehr angelegt und es in die Stube gerichtet. Sein Schuss krachte. Dann flog er heraus und stürzte zu Boden, als wäre er von einem kräftigen Arm herausgeschleudert worden. Im nächsten Augenblick erschien der Bär, drängte sich auf allen Vieren durch die enge, niedrige Tür ins Freie und richtete sich schnell wieder auf. Ich hab keine Kugel mehr! Das Tier machte eine halbe Wendung gegen mich, sperrte den Rachen auf und stieß einen langgezogenen Wutschrei aus. Ich fühlte den heißen, stinkenden Atem dieses Rachens, als ich an dem Bären vorüberschnellte. Eine blitzschnelle Schwenkung, er griff nach mir, traf aber die Luft, da ich mich bereits nicht mehr vor ihm befand, sondern an seiner rechten Seite stand. Mit der linken ihn bei den Trotteln des Hinterkopfes packend, holte ich mit der rechten weit aus und stieß ihm das Messer 1-2 Mal bis an das Heft zwischen die bekannten beiden Rippen. Ein Zittern durchlief den gewaltigen Körper. Dann sank derselbe erst auf die Vorderbeine und fiel dann langsam und zuckend auf die Seiten. Die Beine streckten sich aus, der Bär war tot. Ist er tot, Sivi? Ich denke. Das war schrecklich. Ich trat zu dem Tier, hielt ihm den Revolver an das geschlossene Auge und drückte 2-mal ab. Es regte sich nicht. Halef ging, um Osko und Omar zu holen. Unterdessen nahm ich einen brennenden Ast und ging zu dem Mübarek. Der Bär hatte ihm das Genick zerbrochen und dann die Brust aufgerissen, war aber durch den Schuss Halefs vertrieben worden. Was soll mit dem Mübarek geschehen? Begraben müssen wir ihn. Es muss noch in dieser Nacht geschehen. Die Grube zu fertigen, das ist nicht unsere Sache. Suche dir eine passende Stelle aus. Beim Begräbnis werden wir zugegen sein. Die Feindschaft soll nicht über den Tod hinaus werden. So werden wir ihn dort begraben, wo der Bär das Pferd überfallen hat. Ich mag kein Grab in der Nähe des Hauses haben. Er holte die Werkzeuge. Seine Frau und er beluden sich mit Holz und einem Feuerbrand, um bei Beleuchtung zu arbeiten. Und dann entfernten sie sich, um dem Toten die Grube zu graben, welche er uns gewünscht hatte. Nachdem der Bär aus seinem Pelz geschält worden war, steckten wir eine seiner Vordertatzen an den Ast, welcher als Bratspieß diente. Sie war so groß und fett, dass wir 4 unseren Hunger ausgiebig daran zu stillen vermochten. Als wir damit fertig waren, kamen die Grabmacher und meldeten, die Grube sei fertig. Nun nahmen sie die Leiche auf und wir folgten ihnen. Alle ließen sich am offenen Grab auf ihre Knie nieder, die Gesichter nach Mekka gerichtet. Ich und Halef allein blieben stehen. Ich war diesen Leuten gern zu Willen, doch widerstrebte es mir, die Fetiha knien zu sprechen. Wir überließen es dem Kohlenhändler und seinem Weib, die Grube mit Erde zu füllen und kehrten nach dem Hause zurück, wo wir uns beim Feuer niederließen und ich endlich meinen Fuß untersuchen konnte. Die Büchse hatte ich natürlich gesucht und gefunden. Die Waffen befanden sich zum augenblicklichen Gebrauch neben uns und so lagen wir da und schlossen die Augen. Aber wir wurden noch einmal gestört. Juna kam mit der Frau, um den Bären in das Haus zu schaffen. Dabei bemerkte ich, dass an dem linken Fuß des Kohlenhändlers, welcher weder Schuhe noch Stiefel trug, die kleine Zehe fehlte. Du hast nur 4 Zehen am linken Fuß. Wie hast du sie verloren? Gerade meine schwer beladenen Wagens ging darüber und hat sie mir zerquetscht. Wir wurden nun nicht mehr gestört und verbrachten eine ruhige Nacht. Am Morgen beim Aufbruche bemerkte ich, dass Junak fehlte und fragte die Gans. Mein Mann ist nach Klagobbel gegangen. Salz kaufen. Ein wunderbar schöner Herbstmorgen war es. Frisch und duftig, als wir den Schauplatz unseres nächtlichen Abenteuers, an welchem der Mübarek ein so schreckliches Ende gefunden hatte, verließen. Hinter den Bergen ragten schroffe Felsenmassen empor, finster wie drohende Giganten. Und nach Verlauf einer Stunde war es ganz so, als ob wir uns durch die Schluchten der Pyrenäen bewegten. Einen freien Ausblick gab es gar nicht. Der dunkle Wald hatte uns umfangen. Er war fast als Urwald zu betrachten, aber was für ein Urwald. Es gab da einen ziemlich bedeutenden Bach. Gleich als wir unter den Bäumen des diesseitigen Talrandes hervorgekommen waren und nun die freie Talsohle vor uns hatten, sah ich eine Linie, welche gerade von dem Punkt, an welchem wir uns befanden, quer durch das Gras nach dem Ufer führte. Diese Linie war jedenfalls die Fährte des Kohlenhändlers. Er hatte uns also doch für so dumm gehalten, dass diese Spur nicht unseren Verdacht zu erregen vermöchte. Und richtig fand ich am Ufergrund im seichten Wasser deutlich einen Fußabdruck mit nur 4 Zehen. Seht ihr den dunklen senkrechten Strich, welcher sich da drüben an der Felswand befindet? Ja, was ist damit? Das ist die Öffnung einer schmalen Schlucht. Sie wird die Teufelsschlucht genannt, weil sie zum Teufelsfelsen führt. Da hinein, reiten wir! Nur wenig weiter aufwärts waren 5 Pferde in das Wasser gegangen. Ein weiteres Suchen hatte keinen Zweck und so durchkreuzten wir denn das Flüsschen und hielten dann auf den Eingang der Schlucht zu. Es hatte nur diejenige Breite, welche 2 Reitern gestattete, sich nebeneinander zu halten. Später traten die Felswände weiter zurück. Wenn man emporblickte, schien es, als ob die Wände sich mit ihren oberen Rändern vereinigten. Es war weder rechts noch links möglich, an ihnen emporzukommen. Sie waren nackt und nur hier und da gab es eine Stelle, an welcher ein Strauch oder ein einzelner Baum ein Plätzchen für die Bedürfnisse seines Fortkommens gefunden hatte. Das ist ein höllischer Weg. Ja, man möchte sich zusammenducken wie ein kleines Insekt, über welchem der hungrige Vogel schwebt. Rasch vorwärts! Und plötzlich kam uns helles Wasser entgegen, ganz seicht und schmal, welches hart an der Seite des Weges floss und in einem Loch der Felswand verschwand. Ein kleines Bergwässerchen floss uns still entgegen. Bald aber hörten wir lautes Plätschern. Wir erreichten die Stelle, an welcher es aus der Höhe kam. Ich möchte mir das ansehen. Ist dir etwas aufgefallen, Effendi? Seht euch da oben dieses Farnkraut an. Fällt euch nicht auf, dass es ausgerissen ist? Ich meine, es ist jemand da hinaufgestiegen, hat sich dabei an der Pflanze festhalten wollen und sie aus der Erde gerissen. Unmöglich. Erde. Juna, seht ihr den Fußabdruck mit den 4 Zehen? Er ist da hinauf. Was will er da oben? Ich werde hinaufsteigen und der Hachi wird mich begleiten. Osko, Omar, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Achtet darauf, dass die Pferde sich ruhig verhalten. Sollte etwas Unvorhergesehenes geschehen, so werden wir beim ersten eurer Schüsse herbeieilen. Wenn aber ihr uns schießen hört, so bleibt ihr ruhig unten, denn ihr habt für uns nichts zu befürchten. Ich schickte mich an, hinaufzusteigen und Halef folgte. Etwas anstrengend war der Weg, aber gar nicht gefährlich. Das Wässerchen war ganz seicht und die ausgewaschenen Stufen hatten eine so geringe Höhe und folgten einander so schnell, dass man wie auf einer nur ein wenig schlüpfrigen Treppe emporstieg. Was nun? Wir schleichen vorwärts. Halte du dich stets hinter mir. Wir huschten voran und gaben uns Mühe, wenige Zweige zu berühren. Es war unsere Absicht, uns mehr links zu halten. Aber wir waren noch nicht sehr weit gekommen. So hörten wir rechts von uns ein Geräusch, welches uns zum Stehen brachte. Was mag das sein? Da wetzt einer sein Messer auf dem Stein. Wir schoben uns der Stelle entgegen, von welcher wir das Wetzen vernommen hatten, und gelangten bald in die Nähe der Felsenkante. Dort saß Zwef, der Spion, auf Posten und wetzte sein Messer mit einem Eifer an dem scharfen Gestein, als würde ihm diese Arbeit mit silbernen Piastern bezahlt. Er hatte uns den Rücken zugekehrt. Lassen wir ihn sitzen. Nein. Hier steht Moos am Boden. Nimm eine gute Hand voll. Ja. Ich werde ihn hinten so beim Genick fassen, dass er den Mund aufsperren muss, ohne schreien zu können. Dann steckst du ihm das Moos hinein. Langsam und leise krochen wir unter den Büschen auf Zwef zu. Hinter mir richtete sich Halef auf, zum Sprung bereit. Aber der Kleine war ein Wüstensohn, nicht ein Indianer. Er trat auf einen herabgefallenen dürren Zweig. Dieser knackte und Zwef fuhr mit dem Gesicht nach uns herum. Kein Maler vermag es, den Ausdruck des starren Entsetzens wiederzugeben, welchen die Züge des Spions annahmen, als er uns erblickte. Ich schnellte mich augenblicklich zu ihm und legte ihm die beiden Hände um den Hals. Im Nu war Halef da und steckte ihm das Moos zwischen die Zähne. Ich hielt noch eine Weile fest. Die Bewegungen ließen nach und als ich nun die Hände von ihm nahm, war er besinnungslos. Wir lehnten ihn sitzend an einem Baumstamm und banden ihn so an denselben, dass dieser von seinen nach rückwärts gebogenen Armen umfangen wurde. Dann banden wir ihm noch den mehrfach zusammengelegten Zipfel seines Gewandes auf den Mund, damit es ihm unmöglich wäre, das Moos mit der Zunge herauszustoßen. Wir mussten ihm das Schreien verleihen. So, der ist gut versorgt. Was nun weiter, Sidi? Wir setzen unseren bisherigen Weg fort. Es klang wie Schritte. Und wirklich, wir hörten jemanden kommen. Der Betreffende schien sich der Stelle zu nähern, an welcher Swef gesessen hatte. Es war einer der beiden Alachi-Brüder. Und als er näher kam, sah ich, es war Biba. Seine Riesengestalt stand neben dem Baum, welchen ich vorhin als Deckung benutzt hatte. Ich konnte sein Gesicht deutlich sehen. Ihn mit der linken beim Genick nehmen und ihm zugleich mit der geballten rechten einen Hieb gegen die Schläfe versetzen, das war das Werk eines Augenblicks. Er brach zusammen, ohne einen Laut von sich zu geben. Wir trugen den Riesen in die Nähe des Schneiders und banden ihn ebenso wie jenen an einen Baum. Nun sind nur noch drei übrig. Der andere Alachi, Manach El-Barsha und Barut El-Amasad. Vergiss den Kohlenhändler nicht, der auch hier oben ist. Wir schritten leise und vorsichtig weiter, bis wir eine Stelle erreichten, an welcher drei hohe Büsche eng beisammen standen, sodass man zwischen ihnen unbemerkt von außen stehen konnte. Wir traten hinein und nun rief ich, nicht allzu laut, und möglichst Bibas Stimme nachahmend. Schöne! Schöne! Wunderge! Wo bist du? Er sah mich. Nur eine Sekunde hielt der Schrecken ihn fest auf der Stelle. Dann wollte er zurückspringen, aber es war schon zu spät für ihn. Mein Kolben traf ihn so, dass er zusammenbrach. Alhamdulillah, es ist gelungen. Wie lange denkst du, dass er brauchen wird, um wieder ins Leben zurückzukehren? Der Schlag hätte einen anderen wohl getötet. Aber für wenigstens eine Viertelstunde haben wir seiner Wache nicht zu befürchten. Aber anbinden werden wir ihn doch. Wir benutzten dazu den Schal, welcher dem Alachi als Gürtel diente. Und nun hatten wir wirklich nicht nötig, übermäßige Vorsicht walten zu lassen. Wir schlichen nicht mehr, sondern wir gingen vorwärts, wenn auch recht leise. Hinter einem der Sträucher angekommen, sahen wir Manach El-Barsha, Barut El-Amasad und Junak sitzen. Sie sprachen miteinander, doch nicht so laut, dass wir sie verstehen konnten, obgleich wir uns ihnen sehr nahe befanden. Wir Kerle sind zu allem fähig. Die Al-Haji haben geschworen, den Deutschen bei lebendigem Leibe langsam in Stücke zu zerschneiden. Barut hier nimmt den Montenegriner Oskar. Und mir muss diese kleine, giftige Kröte, der Hatschi, in die Hände laufen. Er ist so flink mit der Peitsche und er soll erfahren, was Schläge bedeuten. Kein Messer und keine Kugel darf ihn berühren. Er wird an der Peitsche sterben. Darum soll keiner von ihnen sogleich getötet werden. Ich hätte gar zu gern noch mehr gehört. Ich hoffte, sie sollten von Karanirwan Khan sprechen. Aber Halef konnte es nicht länger aushalten. Dass man nach El-Barsha so große Sehnsucht hatte, ihn totzupeitschen, das erregte seinen Zorn in ungewöhnlicher Weise. Er trat plötzlich vor, hart an sie heran. Nun, hier hast du mich, wenn du es denn gar nicht erwarten kannst. Der Schreck, welchen sein Erscheinen erregte, war ungeheuer. Aber diesmal soll es euch nicht gelingen. Du gehörst mir und jetzt hab ich dich! Manach El-Barsha wollte die Pistole aus dem Gürtel reißen. Weg mit der Hand vom Gürtel, sonst schieße ich dich wieder! Schieße einen von uns, aber auch nur einen. Der zweite trifft dann dich! Barut El-Amasad zog sein Messer. Da trat auch ich hervor, langsam und ohne ein Wort zu sprechen. Aber ich hielt den angelegten Stutzen auf Barut gerichtet. Er ließ die Hand, welche das Messer hielt, sinken und tat vor Schreck einen Sprung rückwärts. Er traf an Manach El-Barsha und zwar so kräftig, dass dieser einen Stoß bekam, der ihn an den Rand des Felsens brachte. Er schlug mit den Armen in die Luft, hob den einen Fuß empor, um festen Halt zu suchen und verlor dadurch nun vollends das Gleichgewicht. Man hörte seinen Körper unten aufschlagen. Keiner brachte zunächst ein Wort hervor, auch ich nicht. Es war ein Augenblick des Entsetzens. Allah hat ihn gerichtet. Und du, Barut El-Amasad, bist der Henker, der ihn zur Tiefe warf. Lege das Messer weg, sonst fliegst du ihm nach. Nein! Ich lege es nicht weg. Schieß! Aber kosten sollst du dennoch meine Klinge! Er duckte sich zum Sprung und holte dabei zum Stoß mit dem Messer aus. Das war für Halef Grund genug zu schießen. Er tat es aber nicht. Er trat schnell zurück, drehte seine Flinte um und empfing den Gegner mit einem Kolbenschlag, welcher diesen zu Boden schlug. Farut wurde entwaffnet und mit seinem eigenen Gürtel gebunden. Jetzt hatten wir es nur noch mit Junak, dem Kohlenhändler, zu tun. Dieser Tapfere saß noch ganz so da wie vorher. Auch ihn knebelten wir und banden ihn an einen Baum. Dann zerstörten Halef und ich ihre Waffen und machten uns an den Abstieg. Zu den Gefangenen hatten wir kein Wort mehr gesprochen. So ließen wir sie in größerer Angst zurück, als wenn wir eine große Rede gehalten hätten. Soll sie hier oben verhungern oder verschmachten? Sie können sich nicht selbst befreien. Ich habe nur keine Sorge. Der Köhler weiß sicher, wo sie sich befinden und wird bald bemüht sein, sie aus ihrer Lage zu befreien. Reiten wir zu ihm. Ja, also komm. Wir stiegen hinab zu Omar und Osko, welche die Pferde bewachten, und erreichten bald die Stelle, an welcher Manach El-Barsha lag. Sein zerschmetterter Körper bot einen schauderhaften Anblick. Wir stiegen nicht ab, denn diese Leiche zu betrachten hatte keinen Zweck. Die Wände der Schlucht wurden höher, immer höher, und rückten wieder so eng zusammen wie vorher. Das hatte etwas unsäglich Bedrückendes. Diese Masse von Gestein führte mit vollem Recht den Namen Teufelsfelsen. Nachdem wir wohl eine Viertelstunde lang geritten waren, öffnete sich die Schlucht auf ein rundes, weites Tal. Endlich sah ich über einem Gebüsch die Luft im Sonnenglanze zittern. Das war das Zeichen vorhandener Feuer, welche keinen Rauch verbreitet. Dort muss die Wohnung des Köhlers Scharker liegen. Es scheint kaum 5 Minuten bis dahin zu sein. Am liebsten möchte ich einmal rekognoszieren. Wartet hier auf mich! Ich übergab Halef mein Pferd und die Gewehre und ging zu Fuß weiter. Nach kurzer Zeit gelangte ich an den Rand eines freien Platzes, dessen Boden kohlig schwarz gefärbt war. Ein roh aus Stein aufgeführtes Häuschen stand auf der Mitte desselben und rundum erblickte ich in Brand befindliche oder Spuren abgebrannter Meiler. Auch einen noch niemals abgebrannten Meiler entdeckte ich. Und gleich hinter diesem eine riesige Eiche. Sollte dies die hohle Eiche sein, durch deren Inneres der heimliche Weg in die Höhle führte? Vor den Meiler war aus Steinen ein von Moos überzogener Sitz gebaut, auf welchem 2 Männer saßen, welche Tabak rauchten und sich sehr angelegentlich zu unterhalten schienen. Einer der Männer war, wie man es bei uns nennen würde, städtisch gekleidet. Der untersetzten, schmutzig und ärmlich gekleideten Gestalt des anderen sah man es an, dass er entweder der Köhler selbst oder ein Gehilfe desselben sei. Ich machte kehrt, lief einige Schritte zurück und schlüpfte zwischen den Büschen nach der Richtung hin, in welcher sie sich befanden. Die Felsenwand zur Rechten hörte ich zu meiner linken Hand die Stimmen der beiden Männer. Ich legte mich auf den Boden nieder und kroch zwischen den gesellig aus der Erde kommenden Stämmen hinein, bis ich den Goldregen erreichte. Jetzt befand ich mich so nahe hinter der Wand, dass ich dieselbe fast mit der Hand zu erreichen vermochte, konnte aber nicht gesehen werden, weil das Laubwerk einen dichten Schleier über mir bildete. So wird der Schut eine Extra-Gratifikation dafür bezahlen. Es ist gut, dass ich mich bei dieser Gelegenheit hier eingefunden habe. Da kann ich das Pferd gleich in Empfang nehmen und es ihm nach Rugova bringen. Beinahe hätte ich mich vor Freude verraten, als ich diesen Namen hörte. Also in Rugova wohnte der Schut. Karanirvan hat einen Einfall über die serbische Grenze beschlossen. Einen Einfall im Großen? Ist das nicht sehr gefährlich? Nicht so sehr, wie es den Anschein hat. Jetzt gärt es überall. Man spricht nicht mehr von Räubern, sondern von Patrioten. Doch ich bin nicht gekommen, um mit dir über diese Angelegenheit zu sprechen, sondern ich habe einen anderen Auftrag, der Schut auszurichten. Ist die Höhle leer? Ja. Eigentlich war beabsichtigt, diesen Deutschen mit seinen 3 Begleitern hineinzulocken. Aber dies ist nicht mehr nötig, da sie ja jetzt am Teufelsfelsen getötet werden. Das wird dem Schut sehr lieb sein. Wir haben nämlich einen Fremden geangelt, welcher hier einquartiert werden soll, um sich dann loszukaufen. Dieser soll hier aufgehoben werden. Wieder einmal? Ist denn bei euch im Karaul kein Platz? Nein, da steckt jetzt ein Kaufmann aus Gutari, welcher durch Hamd el-Amassad in unsere Falle geliefert worden ist. Seine Familie wird nachkommen, sodass er uns sein ganzes Vermögen lassen wird. Also der Schut war jener persische Pferdehändler Karanirvan und wohnte in Rugova. Dort gab es einen Karaul, also einen alten Wachturm, in welchem ein Kaufmann aus Kutari, jedenfalls Galangre, gefangen saß, damit ihm sein ganzes Vermögen abgenommen werden könne. Lohnt es sich denn auch, denjenigen hier bei mir aufzunehmen, welchen ihr mir schicken wollt? Habt ihr ihn schon in eurer Gewalt? Noch nicht, aber er ist uns sicher. Der Mann scheint ungeheuer reich zu sein. Er ist ein Ausländer, ein Inglis. Dieser Mensch ist eine lächerliche Gestalt. Er ist sehr lang und dürr, trägt 2 blaue Fenster vor den Augen, hat einen Mund wie ein Haifisch und eine Nase, welche jeder Beschreibung spottet. Sie ist unendlich lang und wie eine Gurke gestaltet und scheint überdies vor kurzem mit einer Aleppo-Beule behaftet gewesen zu sein. Als ich das hörte, war es mir, wie wenn mir jemand einen Schlag in das Gesicht versetzt hätte. Diese Beschreibung passte ganz genau auf meinen englischen Freund David Lindsay, von welchem ich mich vor kurzem in Konstantinopel verabschiedet hatte. Heute Abend wird er festgenommen und in den Karaul gesteckt. So kann er bereits am Abend hier bei mir eintreffen. Die Sache ist also abgemacht. Ich werde morgen jedenfalls noch vor Abend hier eintreffen und den Engländer mitbringen. Beide erhoben sich von der Bank. Ich hielt es für ratsam, mich schleunigst zu entfernen. Zurück bei meinen Freunden sah ich sogleich, dass Osko fehlte. Sidi, der Montenegriner ist fort. Er wollte aber sehr bald wiederkommen. Er hat, wie ihr ja wisst, eine Rache gegen Barut el-Amassad, den Entführer seiner Tochter. Es ist mir wohl nicht mehr möglich, Barut zu retten. Dennoch will ich es versuchen. Mein Pferd, schnell. In 5 Minuten bin ich dort. Bleibt hier versteckt, bis ich wiederkomme. Ich stieg in den Sattel und ritt zurück. Für Reh genügte das Wörtchen Kawam, schnell. Kaum hatte ich es gesprochen, so flog er wie ein Pfeil dahin. In kaum einer Minute hatte ich die enge Schlucht erreicht. Der Rappe schoss zwischen den engen Felsen dahin wie ein Bolzen im Blasrohr. Noch eine Minute und noch eine. Nach nur 3 Minuten sah ich die Leiche Manach el-Barschas liegen. Eben schnellte der Rappe über die Felsen hinweg und in die Krümmung der Schlucht hinein. Ah! Da ertönte von oben ein so entsetzlicher Schrei, dass nicht nur ich zusammenzuckte, sondern auch das Pferd vor Schreck gegen die Felswand prallte und sich mitten im Galopp so emporbäumte, dass es hinten übergeschlagen wäre, wenn ich nicht mein ganzes Gewicht nach vorn geworfen hätte. Ich riss es auf den Hinterhufen herum und schaute empor. Was ich da erblickte, machte mir fast das Blut in den Adern erstarren. Genau an der Stelle, von welcher man nach El Barsha herabgestürzt war, sah ich zwei Männer miteinander ringen. Osco und Barut de la Massad. Letzterer war nicht mehr gefesselt, sondern konnte sich seine Hände und Füße frei bedienen. Sie hielten einander eng umschlungen. Jeder trachtete danach, von der Felsenkante fortzukommen und seinen Gegner über dieselbe hinabzuschleudern. Es lag nicht in meiner Absicht, Barut de la Massad töten zu lassen. Aber Oscos Leben stand mir höher als das seinige. Sollten beide umkommen? Nein. Einer von ihnen war unbedingt verloren. Und da sollte wenigstens nicht Osco dieser eine sein. Ich sprang also aus dem Sattel und legte meine Büchse an. Barut de la Massad sollte die Kugel bekommen. Das war freilich ein böser Schuss. Beide hielten sich so eng verschlungen, dass ich diesen Schuss nur wagen konnte, weil ich meine Büchse ganz genau kannte und mich auf mein ruhiges Blut verlassen konnte. Ich zielte lang. Die Kugel musste Baruts Kopf treffen. Die beiden Ringer sahen, was ich beabsichtigte. Barut gab sich die größte Mühe, mir kein Ziel zu bieten. Ich sah, dass er die Arme von seinem Gegner ließ. Dieser tat dasselbe und trat zur Seite, um Atem zu schöpfen. Da machte auch Osco eine Seitenwendung, um Barut zwischen sich und den Abgrund zu bekommen. Er erhob die Faust, als ob er demselben einen Hieb auf den Kopf versetzen wollte. Aber das war nur eine Finte, denn als Barut beide Arme hoch vorstreckte, um den Hieb zu parieren, bückte sich Osco blitzschnell und stieß ihm die Faust gegen den Magen. In demselben Augenblick warf er sich zu Boden, um nicht von dem Gegner erfasst und mit hinabgerissen zu werden. Barut de la Massad taumelte nach hinten, wollte sich am Körper seines Feindes halten, griff aber über denselben hinweg in die Luft und stürzte herab. Er schlug neben der Leiche Manachs nieder. Ich wendete mich schaudernd ab. Denn ich weiß direkt, dieser Mann wird niemals wieder die Tochter eines Freundes stehlen. Nach einiger Zeit kam er herabgestiegen. Wo befinden sich die anderen? Noch da, wo du sie verlassen hast. Es vermag keiner, sich zu befreien. Dafür habe ich gesorgt. Sieh dich, sprich nicht davon. Es ist geschehen und kann nun nicht geändert werden. Ich habe meinen Grimm im Stillen getragen. Dein Glaube verbietet dir die Rache. Aber auf den Bergen meiner Heimat herrscht das Gesetz der Vergeltung. Allah hat es gegeben und wir müssen es befolgen. Einen Mord! Einen grässlichen Mord hast du begangen! Nein, Sidi, es war kein Mord, sondern ein ehrlicher Kampf. Mann gegen Mann und Leben gegen... Steig auf und komm. Was hätte ich auch machen wollen? Der Tote war nicht wieder zum Leben zurückzurufen. Und die Anschauungen, in denen der Montenegriner erzogen worden war, ließen ihm die Rache als seine heilige Pflicht erscheinen. Ich hatte kein Recht, mich zum Richter seiner Tat aufzuwerfen. Wir kehrten zurück. Ich ritt missmutig voran und er folgte mir schweigend. Bei den Leichen angekommen, schloss ich die Augen. Indem mein Rappe mit einem weiten Satz über sie hinwegsprang, war es mir, als ob ich unter mir einen klagenden Laut vernähme. Dann krachte hinter mir ein Schuss. Ich drehte mich nicht um. Was war es? Er lebte noch. Meine Kugel hat ein Ende gemacht. Er soll nicht länger leiden. Das ist der Orient. Neben blendendem, trügerischem Licht ein desto tieferer, unheimlicher Schatten.